Lohnarbeit ist gar nicht schön, doch ich muss sie tun. Würde lieber tanzen gehen oder mich ausruhen. Kapitalismus ist blöd, wisst ihr, wie's auch anders geht? Wie's auch anders geht? Lohnarbeit ist gar nicht schön, gar nicht schön, doch ich muss sie tun. Würde lieber tanzen gehen oder mich ausruhen. Kapitalismus ist blöd, blöd, ist blöd.